Frau ganz allein in dem verfallenen alten Haus. Sind Sie's, Christi? Ja, ich bin's, Ma'am. Der Maulesel kam mir doch bekannt vor. Wie geht's Ihrer armen Frau? Nicht besser, Ma'am. Und Ihre Schwester? Och, nicht schlechter, Ma'am. Warum halten Sie an? Warum halte ich an? Schönes Wetter fürs Rennen, Ma'am. Ja, gewiss, gewiss. Aber sich aber hält. Sich aber hält. Sie können wohl nicht... Meine Güte, das kann doch unmöglich schon der D-Zug sein, was ich da höre. Der D-Zug nie im Leben. Na Gott sei Dank. Ich hätte geschworen, dass ich ihn von Weitem herandonnern hörte. So, so. Sie wiehern die Maulesel. Naja, warum denn nicht? Sie können wohl nicht zufällig eine Karre Mist gebrauchen. Mist? Was für welchen? Schweinemist. Schweinemist? Ihre Offenheit gefällt mir, Christi. Ich werde meinen armen Mann fragen. Christi? Ja, Ma'am? Finden Sie meine Art zu sprechen nicht irgendwie sonderbar? Ich meine nicht die Stimme. Ich meine die Worte. Ich brauche nur die einfachsten Worte, hoffe ich. Und doch finde ich meine Art zu sprechen manchmal sehr... sonderbar. Mein Gott, was war denn das? Ach, nichts weiter, Ma'am. Ihn sticht heute der Hafer. Mist! Was sollten wir in unserem Alter noch mit Mist anfangen? Warum gehen Sie denn zu Fuß? Warum klettern Sie nicht oben auf Ihren Mist und lassen sich ziehen? Werden Sie leicht schwindelig? Du Mistvieh! Du krüppeliges Mistvieh! Er rührt sich nicht vom Fleck. Na, ich sollte auch sehen, dass ich weiterkomme, wenn ich nicht zu spät an der Bahn sein will. Gerade wieherte er noch und stampfte die Erde und jetzt weigert er sich, auch nur einen Fuß voranzusetzen. Na, ziehen Sie ihm doch ordentlich eins über die Rippen. Feste! Feste! Wenn jemand das mit mir machte, würde ich mich aber sputen. Wie er mich anstarrt, mit seinen großen, triefenden, vom Bremsen gequälten Augen. Wenn ich weiter die Straße herunterginge, damit er mich nicht mehr sieht. Nein, hören Sie auf. Nehmen Sie ihn beim Zaum und ziehen Sie seinen Kopf von mir weg. Also der ist schrecklich. Damit habe ich das alles verdient. Es ist so lange her. Nein. Weine ein leises Lied von Dingen, von schlimmen Dingen aus längst vergessener Zeit. Soll ich weitergehen? Ich kann nicht. wenn ich doch platt auf die Straße fiele wie ein großer, dicker Pudding, der aus der Schüssel schwappt, um nie mehr aufzustehen. Ein großer, dicker, mit Staub und Fliegen bedeckter Fladen. Man würde mich mit einer Schippe abkratzen müssen. Oh mein Gott, da ist der D-Zug wieder. Was soll bloß aus mir werden? Ja, ich weiß. Ich bin nur ein altes hysterisches Weib. Zerrüttet von Kummer und Gram und Vornehmtun. Und Kirchgang. Und Fett. Und Rheuma. Und Kinderlosigkeit. Mini. Kleine Mini. Liebe war alles, was ich verlangte. Ein bisschen Liebe. Einmal täglich. Zweimal täglich. 50 Jahre lang zweimal täglich. Liebe. Wie in den Armen eines Pariser Pferdeschlichtes. Welche normale Frau verlangt schon Zärtlichkeit? Ein Küsschen morgens auf die Kinnbacke, ganz nah beim Ohr und abends noch eins, einen Kuss, zwei Küsse, bis einem mein Backenbart gewachsen ist. Ja, da ist er ja wieder, dieser liebliche Goldregen. Ja. Warte! Entschuldigen Sie, Mrs. Ronne, wenn ich meine Mütze aufbehalte, aber ich würde sonst vom Rad fallen. Ideales Wetter zum Rennen. Mr. Tyler, na, Sie haben mich zu Tode erschreckt. Sich so an mich heranzustehen wie ein Jäger auf der Pirsch. Oh. Ich habe geklingelt, Mrs. Ronne. Sofort, als ich Sie sah, habe ich geklingelt. Das müssen Sie zugeben. Ja, Ihre Klingel, Mr. Tyler. Und Sie? Sie zweierlei. Wie geht es Ihrer armen Tochter? Es geht. Sie haben mir alles weggenommen, wissen Sie. Den ganzen Schwindel. Naja, eben alles. Jetzt bin ich enkelkinderlos. Meine Güte, wie Sie hin und her wackeln. Steigen Sie doch um Gottes Willen ab oder fahren Sie weiter. Und wenn ich meine Hand leicht auf Ihre Schulter legte, Mrs. Ronne, wie wäre das? Würden Sie das erlauben? Nein, Mr. Ronne, Tyler meine ich. Ich habe genug von leichten, tatterigen Händen auf meinen Schultern und an anderen dummen Stellen. Ich hab's einfach satt. Und Himmel, da kommt ja kein neues Leben dran. Was macht er? Sie, das doch. Hör doch. Ist alles in Ordnung, Mr. Tyler? Unverschämt. Ja, wo steckt er denn? Unglaublich. Ah, da sind Sie ja. Na, das ging aber um ein Haar. Ich bin gerade noch rechtzeitig abgesessen. Es ist wirklich Selbstmord, heutzutage auszugehen. Aber was hat man zu Hause, Mr. Tyler? Was hat man schon zu Hause? Man sieht langsam dahin. Na, jetzt sind wir von oben bis unten vollgestaubt. Unglaublich. Was sagen Sie? Nichts, Mrs. Sonne, nichts. Ich fluchte nur so vor mich hin. Über Gott und die Welt, nur so vor mich hin. Und über den regnerischen Samstagnachmittag meiner Zeugung. Mein Hinterrad ist schon wieder platt. Ja. Ich hatte es knochenhart aufgepumpt, bevor ich wegfuhr. Und jetzt fahre ich auf der Felle. Aus Ihr Ernst. Ja. Wenn's vorne wäre, da wäre es nicht so schlimm. Aber hinten, das Hinterrad, die Kette, das Öl, das Fett, die Achse, die Bremsen, das Getriebe, nein, das ist zu viel. Es ist schon sehr spät, Mr. Tyler. Ich habe nicht den Mut, auf die Uhr zu sehen. Spät. Es war schon spät, als ich losfuhr. Jetzt ist es also doppelt so spät. Ja, drei, viermal so spät. Wäre ich doch nur einfach an Ihnen vorbeigesaust, ohne ein Wort zu sagen. Wen wollen Sie denn abholen, Mr. Tyler? Hardy, wir sind früher zusammen auf die Berge geklettert. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Ich habe es nie vergessen. Wir wollen einen Moment stehen bleiben, damit dieser elende Staub wieder auf diese elende Erde zurückfällt. Das ist ja. Welch ein Himmel. Welch ein Licht. Ach, trotz allem ist es ein Segen, bei solchem Wetter am Leben zu sein und nicht mehr im Krankenhaus. Am Leben? Sagen wir halbwegs am Leben, ja? Das mag für Sie gelten, Mr. Tyler, aber für mich schon längst nicht mehr. Warum stehen wir hier herum? Dieser Staub wird sich zu unseren Lebzeiten nicht mehr legen. Und wenn er es doch tut, wird ein riesiger Rennwagen vorbeisausen und alles wieder himmelhoch aufwirbeln. Wollen wir dann nicht besser weitergehen? Nein! Kommen Sie doch, Mrs. Ronnell. Gehen Sie, Mr. Tyler, gehen Sie! Lassen Sie mich hier dem Gurren der Turteltauben lauschen. Wenn Sie meinen armen blinden Dan sehen, sagen Sie ihm, dass ich unterwegs war, um ihn abzuholen. Als plötzlich wieder alles über mich hereinbrach wie eine Flutwelle. Sagen Sie ihm, Ihre arme Frau hat mich gebeten, Ihnen zu bestellen, dass alles wieder über Sie hereinbrach. Sie ging einfach zurück nach Hause. Direkt nach Hause. Kommen Sie doch, Mrs. Ronnie, kommen Sie. Der D-Zug ist noch nicht durch. Nehmen Sie meinen freien Arm und wir werden noch früh genug hinkommen. Was soll denn das alles? Sehen Sie denn nicht, wie mir zumute ist? Haben Sie denn gar keine Achtung vor dem Elend? Kommen Sie doch, Mrs. Ronne, kommen Sie. Der D-Zug ist noch nicht durch. Nehmen Sie meinen freien Arm und wir werden noch früh genug hinkommen. Ich wäre jetzt Mitte 40. Na, ich weiß nicht. Oder 50. Sie würde sich ihre schönen, schmalen Lenden gürten, um sich gegen die Wechseljahre zu wappnen. Kommen Sie, Mrs. Ronne, kommen Sie. Wollen Sie wohl machen, dass Sie wegkommen, Mr. Ronne, Tyler, mein ich. Wollen Sie wohl machen, dass Sie wegkommen und mich nicht mehr belustigen? Was ist denn das für ein Land, in dem eine Frau sich nicht ruhig in Wiesen und Wäldern ausweinen kann, ohne von Börsenmaklern in Ruhestand angerempelt zu werden? Ja, mein Gott, Sie werden doch nicht ohne Luft fahren. Sie werden Ihren ganzen Schlauch zerfetzen. Ja, ah, Venusvögel, sie schnäbeln im Wald. Ja, den ganzen Sommer lang. Ach, dieses verfluchte Korsett. Ich es nur ausziehen könnte, ohne öffentliches Ärgernis zu erregen. Mr. Tyler! Mr. Tyler! Kommen Sie zurück und hacken Sie mir mein Korsett auf. Hinter der Ecke. Ja, was ist denn mit mir los? Was ist mit mir los? Keine Ruhe, diese alte, schwitzende Haut. Diese alte, berstende Schädel. Zerfiel ich doch in Atome. In Atome! Atome! Jesus. Ah. Fehlt Ihnen etwas, Miss Rone? Sie stehen ja ganz gekrümmt da. Haben Sie Bauchschmerzen? Wenn das nicht mein alter Verehrer, der Generalsekretär der Rennbahn, in seiner Limousine ist. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Miss Rone? Haben wir denselben Weg? Ja, das will ich wohl meinen, Mr. Slocum. Wir haben alle denselben Weg. Wie geht es Ihrer armen Mutter? Danke, es geht ihr leidlich. Es gelingt uns, Ihre Schmerzen zu lindern, und das ist die Hauptsache, nicht wahr, Mrs. Rone? Ja, da haben Sie recht, Mr. Slocum. Das ist die Hauptsache. Ich frage mich, wie Sie es schaffen. Diese Wespen. Kann ich Sie also ein Stück mitnehmen, Mrs. Rone? Ach, das wäre ja himmlisch, Mr. Slocum. Einfach himmlisch. Ja, ob ich aber da jemals hinaufkomme? Die Drohnen heute so hoch oben. Und das machen wohl diese neuen Ballonreifen. Klappen Sie das Verdeck nie zurück? Nein? Nein. Das schaffe ich nie. Sie müssen schon heruntersteigen, Mr. Slocum. Und mir von hinten nachhelfen. Sagen Sie was? Na, Sie haben es doch selber vorgeschlagen, nicht ich. Fahren Sie weiter, Sir, fahren Sie doch weiter. Ich komme schon, Mrs. Rone, ich komme schon. Warten Sie einen Moment. Ach, ich bin genauso steif wie Sie. Steif? Ich steif? Dabei schwabbel ich am ganzen Leibe. Alter Dandy. Nun, Mrs. Rone, wie sollen wir es machen? Wie mit einem Mehlsack, Mr. Slocum. Nur keine Angst. So, jetzt. So. Na, so ist es richtig. Nicht zu hoch. Moment. Nein, nicht loslassen. Na, angenommen, ich bin einmal oben. Ob ich dann je wieder herunterkomme? Sie kommen wieder runter, Mrs. Rone, Sie kommen wieder runter. Wir werden Sie vielleicht nicht raufkriegen, aber ich garantiere Ihnen, dass wir Sie wieder runterkriegen. Nicht so hoch. Nur keine Angst. Wir sind ja über das Alter hinaus in dem. Da geht's. Na, stemmen Sie Ihre Schulter drunter. Du lieber Himmel. Noch hier. Hier. Ach, ich bin drin. Na, mein Kleid. Sie haben mein Kleid eingeklemmt. Mein schönes Kleid. Sehen Sie nur, was Sie mit meinem schönen Kleid gemacht haben. Was wird dann noch sagen, wenn er das sieht? Kann er denn wieder sehen? Nein, aber ich meine, wenn er es merkt. Was wird er sagen, wenn er das Loch fühlt? Was machen Sie, Mr. Slocum? Ich starre geradeaus, Mrs. Rooney, durch die Windschutzscheibe, ins Leere. Fahren Sie doch los. Ich flehe Sie an, damit wir wegkommen. Das ist ja unerträglich. Den ganzen Morgen lief er wie ein geölter Blitz und jetzt streikt er. Das hat man davon, wenn man Gutes tut. Er kriegt zu viel Luft, wissen Sie? Vorsicht, die Henne! gefahren. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Was für ein Tod. Vor einer Minute piekte sie noch glücklich im Mist auf der Straße. In der Sonne. Und badete sich ab und zu im Staub. Und dann, zack, ausgegackert. Alles vorbei. All das Eierlegen und Brüten. Nur ein kurzer Aufschrei und dann Feierabend. Man hätte ihr sowieso den Hals umgedreht. Früher oder später. So, da wären wir. Ich steige aus. Na? Was machen Sie denn jetzt, Mr. Slocum? Wir stehen still, alle. Gefahr ist vorüber und Sie hupen. Anstatt jetzt zu hupen, hätten Sie besser gehupt als die Unglückliche. Komm herunter, Tommy, und hilf dieser Dame beim Aussteigen. Sie sitzt fest. Sir? Mach die Tür auf, Tommy, und befreie sie. Ja, Sir. Schönes Wetter fürs Rennen, Sir. Können Sie mir keinen Tipp geben fürs Kümmere nächste... Kümmere dich nicht um mich. Nimm keine Notiz von mir. Ich existiere nicht. Weiß doch ein jeder. Tue um Gottes Willen, was ich dir gesagt habe, Tommy. Ja, Sir. Na, Mrs. Ronnie? Langsam, Tommy. Langsam. Nicht so hastig. Ich muss mich erst mal herumdrehen. Das. So. Ah. Und einen Fuß auf die Erde setzen. Ach so, jetzt. Vorsicht, Ihre Feder, Ma'am. Immer mit der Ruhe. Ach, langsam, mein Gott, du. Du reißt mir ja noch den Kopf ab. Bücken Sie sich, Mrs. Ronnie, bücken Sie sich und versuchen Sie, Ihren Kopf herauszustecken. Ja, nicht bücken. In meinem Alter. Sehr Wahnsinn. Drücken Sie sie herunter, Sir. Merde. So, jetzt geht's. Richten Sie sich auf, Ma'am. So. Bin ich raus? Tommy! Ach. Tommy! Das ist ja... Vom Teufel steckt er nur! Haben Sie keinen Tipp für einen Darmpokal, Sir? Man hat ja Flash Harry aufgeschweißt. Ach, Flash Harry, dieser Acker. Tommy! Reiß dir den Kopf ab! Oh, Verzeihung, Mrs. Ronnie. Wer ist denn das, der da sein Getriebe macht, Herr Tommy? Die olle Tante Slocum. Tante Slocum. Das ist mir eine nette Art, über einen besseren Herrn zu sprechen. Tante Slocum. Du, als Waisenkind. Was treibst du dich hier auf der Straße herum? Du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Mach, dass du auf den Bahnsteig kommst und hol den Handkarren raus. Du weißt ja, dass der 12.30 Uhr längst fällig ist. Und das ist nur der Dank für eine gute Tat. Du mach schon voran, sonst melde ich dich. Ach, ja. Willst du, dass ich dir Beine mache? Ja. Mein Gott, noch mal, das Leben ist hart. Ja. Nun, Mrs. Ronnie, ich freue mich, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Sie haben lange gelegen. Nicht lange genug, Mr. Berg. Könnte ich nur immer im Bett liegen, Mr. Berg. Ja. Könnte ich doch immer lang ausgestreckt in meinem bequemen Bett liegen. Ja. Und von Pfeilwurz und Kalbsgaller lebend. Langsam und schmerzlos dahinschwinden, um schließlich platt wie ein Brett unter der Decke zu enden. Ja. Naja, natürlich ohne zu husten oder zu spucken, zu brechen oder zu bluten. So ganz sanft in ein höheres Leben hinabgleiten und mich erinnern. In all das sinnlose Elend, als wäre es nie gewesen. Was habe ich denn nur mit meinem Taschentuch gemacht? Ja. Wie lange sind Sie denn schon jetzt Bahnhofvorsteher hier, Mr. Bern? Ja, fragen Sie mich nicht, Mrs. Sind Ronny, Sie nicht in Sie Ihres nicht. Vaters Fußstapfen getreten, als er sich zur Ruhe setzte? Ja, armer Papa. Er hat nicht mehr viele Kohlköpfe pflanzen können. Ich sehe ihn ja noch genau vor mir. Ein kleiner Witwer mit einem roten, mopsigen Gesicht. Stocktaub. Immer mürrisch und kurz angebunden. Na, ich nehme an, dass Sie auch bald in den Ruhestand treten, Mr. Barrel. Ich? Und Rosen züchten werden. Habe ich richtig verstanden, dass der 12.30 Uhr fällig ist? Ja, das haben Sie verstanden. Na ja, dabei ist es nach meiner Uhr, die mehr oder weniger richtig geht oder ging. Beim 8 Uhr Gongschlag jedenfalls. Schon 12 Uhr. Tja, 12 Uhr 36. Und doch ist der D-Zug noch nicht durch. Oder so schnell, dass ich es nicht gemerkt habe. Denn jetzt fällt mir wieder ein, dass ich soeben ganz in meinem Schmerz versunken war. Ich hätte nicht einmal gehört, wenn eine Dampfwalze über mich gerollt wäre. Gehen Sie nicht, Mr. Barrel. Mr. Barrel! Mr. Barrel! Was ist denn los, Mrs. Orney? Ich habe meine Arbeit. Es kommt ein Wind auf. Der beste Teil des Tages ist vorbei. Bald werden die ersten Tropfen fallen und der Regen wird den ganzen Nachmittag nicht mehr aufhören. Gegen Abend werden sich die Wolken verziehen. Die sinkende Sonne wird einen Augenblick scheinen und hinter den Hügeln untergehen. Mr. Barrel? Mr. Barrel! Ich verderbe es mit allem. Sie kommen mir entgegen, unaufgefordert, wohlwollend, voller Güte und mir zu helfen. Ehrlich erfreut, mich wiederzusehen. So frisch und munter. Nur wenige einfache Worte aus meinem Herzen. Und ich bin wieder allein. Ganz allein. Ich sollte überhaupt nicht ausgehen. Ich sollte nie unser Grundstück verlassen. Ah, da ist die Fit. Ich bin gespannt, ob sie mich grüßt. Miss Fit! Bin ich denn unsichtbar, Miss Fit? Steht mir mein Cartoon-Kleid so gut, dass ich mit dem Mauerwerk verschmelze? Mrs. Rooney. So ist's richtig, Miss Fit. Machen Sie die Augen weit auf. Und Sie werden schließlich eine einstmals weibliche Figur entdecken. Mrs. Rooney, ich sah Sie, aber ich habe Sie nicht erkannt. Ja, am letzten Sonntag waren wir zusammen in der Kirche. Wir knieten am selben Altar. Wir tranken aus demselben Kelch. Habe ich mich seitdem so verändert? In der Kirche, Mrs. Rooney. In der Kirche bin ich doch allein mit meinem Schöpfer. Sie nicht? Na ja. Selbst der Küster bei der Kollekte weiß, dass es keinen Zweck hat, bei mir anzuhalten. Ich sehe einfach den Teller oder Beutel nicht oder was sie immer gebrauchen. Wie sollte ich auch? Und selbst wenn alles vorbei ist und ich wieder in der frischen Luft bin, selbst dann taumle ich die ersten 100 Meter noch wie geblendet dahin und sehe die anderen Gläubigen gar nicht. Und ich muss zugeben, dass sie alle sehr nett sind, die große Mehrheit jedenfalls. Sehr nett und verständnisvoll. Sie kennen mich jetzt und nehmen keinen Anstoß daran. Da geht sie, sagen sie, da geht die schwarze Miss Fit ganz allein mit ihrem Schöpfer. Lass sie in Ruhe. Und sie weichen mir aus dem Trottoir, damit ich sie nicht umlaufe. Ja, ich bin zerstreut, sehr zerstreut, selbst an Wochentagen. Fragen Sie meine Mutter, wenn Sie mir nicht glauben. Hetty, sagt sie, wenn ich in meine Serviette beiße statt ins Butterbrot. Hetty, wie kannst du nur so zerstreut sein? Ach, in Wirklichkeit glaube ich, dass ich gar nicht da bin. Dass ich eigentlich gar nicht da bin. Ich sehe, höre, rieche und so weiter und mache die üblichen Gesten, Mrs. Rooney, aber mein Herz ist nicht dabei. Mrs. Rooney, mein Herz ist nie dabei. Mir selbst überlassen, ohne dass jemand auf mich achtet, wäre ich schon davongeflogen. Heim. Ja. Ja, wenn Sie glauben, Mrs. Rooney, dass ich Sie gerade schneiden wollte, dann tun Sie mir Unrecht. Alles, was ich sah, war ein großer, blasser Fleck. Nichts weiter als ein anderer großer, blasser Fleck. Was ist Ihnen, Mrs. Rooney? Sie sehen so merkwürdig aus, so gebeugt und so gekrümmt. Maggie Rooney, geborene Donne, der große, blasse Fleck. Sie haben Luchsaugen, Miss Fitt. Wenn Sie das nur wüssten. Hastige Luchsaugen. Da ich schon einmal da bin, kann ich irgendetwas für Sie tun? Wenn Sie mir helfen würden, diese Klippe hinaufzugehen, Miss Fitt, bin ich sicher, dass Ihr Schöpfe es Ihnen vergelten würde. Wenigstens er. Aber, Mrs. Rooney, hacken Sie mir nicht gleich die Augen aus. Vergelten. So, entweder ich bringe solche Opfer umsonst oder überhaupt nicht. Sie wollen sich sicher auf mich stützen, Na ja, ich Mrs. bat Rooney. Mr. Barrel, er möge mir seinen Arm leihen. Nur seinen Arm. Er machte auf den Absatz kehrt und ließ mich stehen. Sie wollen also meinen Arm. Sie wollen meinen Arm, Mrs. Rooney, oder was sonst? Ihren Arm! Irgendeinen Arm! Eine hilfreiche Hand für 5 Sekunden! Jesus, was für ein Planet! Also soll ich Ihnen mal was sagen, Mrs. Rooney? Ich glaube, es wäre das Beste, Sie gegenüber haben. Los, Miss Fitt! Reichen Sie mir Ihren Arm, bevor ich die ganze Gemeinde zusammenschreie! Ja, es ist Protestantenpflicht zu helfen. Selbst Ameisen helfen einander. Ich habe Schnecken gesehen, die es taten. Bitte? Nein, die andere Seite, meine Liebe, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich bin zu allem Überfluss auch noch Linkshänder. So, ja. Na Himmel, Kind, Sie sind ja nur ein Sack Knochen. Sie müssen sich etwas aufpäppeln. Ja. Ja. Ach. Na, das ist schlimmer als das Matterhorn. Waren Sie schon mal auf dem Matterhorn, Miss Fitt? Da wimmelt es von Neufamilien. Nicht mal ein Geländer. Na, warten Sie. Muss erst mal Luft holen. Lassen Sie mich nicht los! Nein. Stürmen in allen Not. Hören Sie auf, Miss Rooney, hören Sie auf, vielleicht lasse ich Sie fallen. Sangen Sie das nicht auf der Lusitania, oder war das näher mein Gott zu dir? Also muss sehr ergreifend gewesen sein. Oder war es die Titanic? Also, geh los, bitte. Teufel, schönes Wetter fürs Rennen. Idiot. Oh, sieh mal, Dolly, sieh mal. Was denn, Mama? Sie stecken fest. Sie stecken fest. Jetzt sind wir die Zielscheibe des Spots der 26 Grafschaften. Oder sind 36? Das ist meine nette Art, seine Hilflosen und Ergebnisse zu behandeln, Mr. Burrell, sie einfach in den Unterleib zu boxen. Hat jemand von Ihnen meine Mutter gesehen? Ja, wo ist sie denn? So, meine Liebe. Also, von mir aus kann es jetzt weitergehen. Ja. So. Ja. Der Platz da, ihr Lümmel. Pass auf, Dolly. Ja, danke. Danke, Miss Peter. Vielen Dank. Das genügt. Lehnen Sie mich einfach gegen die Wand wie einen aufgerollten Teppich. Ja, das wäre vorläufig alles. Na, es tut mir ja leid, Miss Fitt. Dieses ganze Trara. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie Ihre Mutter suchen, hätte ich Sie nicht belästigt. Na, ich weiß ja, was das heißt. Trara. Komm, Dolly, Liebling, wir wollen uns dahin stellen, wo das Erster-Klasse-Rauchabteil hält. Gib mir dein Händchen und halte dich gut bei mir fest. Die Züge saugen einen manchmal förmlich unter die Räder. Sie haben Ihre Mutter verloren, Miss Fitt. Guten Morgen, Mr. Tyler. Morgen, Miss Fitt. Guten Morgen, Miss Fitt. Guten Morgen, Mr. Vera. Sie haben Ihre Mutter verloren, Miss Fitt. Sie sagte, sie käme mit dem letzten Zug. Na, denken Sie nicht, weil ich schweige, wäre ich nicht da. Ich merke ganz genau, was vorgeht. Wenn Sie sagen, der letzte Zug. Wählen Sie sich ja nicht an, weil ich mich im Augenblick abseits halte. Ich hätte aufgehört zu leiden. Nein. Ich sehe alles. Die Hügel, die Ebene, die Rennbahn mit ihren kilometerlangen weißen Zaun und den drei roten Tribünen, den blitzzaubernden kleinen Landbahnhof und sie alle. Ja, wirklich. Und über allem die Wolkenmassen, die den blauen Himmel verdecken. Ich sehe alles. Ich stehe hier, sehe alles mit Augen. Ja, durch Augen. Ja, wenn Sie meine Augen hätten, würden Sie es verstehen. Was die gesehen haben. Ohne wegzuschauen. Dies ist nichts dagegen. Gar nichts. Na, was habe ich denn schon wieder mit meinem Taschentuch gemacht? Wenn Sie sagen, der letzte Zug. Wenn Sie sagen, der letzte Zug, Miss Fitt, meinen Sie doch sicher den 12.30 Uhr. Welchen wohl sonst, Mr. Tyler? Welchen könnte ich logischerweise wohl sonst meinen? Dann können Sie ganz beruhigt sein, Miss Fitt, denn der 12.30 Uhr ist noch nicht hier. Sehen Sie da? Nein. Da an der Strecke. Nein, Miss Fitt. Sehen Sie in der Richtung meines Zeigefingers. Da. Na ja, jetzt sehen Sie es. Das Signal. In der lüsternen Waagrechten von 9 Uhr. Oder 3, leider. Danke, Mr. Barrel. Aber der Zeiger steht doch schon auf. Das wissen wir alle, Miss Fitt. Wir alle wissen nur zu gut, wie der Zeiger steht. Und doch ist an der Tatsache nicht zu rütteln, dass der 12.30 Uhr noch nicht hier ist. Doch wohl kein Unglück. Sagen Sie nur nicht, er sei entgleist. Ach, armes Mütterchen mit der frischen Seezunge fürs Mittagessen. Idiot, nun ist aber genug mit deinem Affentheater. Los, renn zum Stellwerk und frag Mr. Case, ob es nichts Neues gibt. Armer denn. Was ist denn nur Schreckliches geschehen? Nun, Miss Fitt, verlieren Sie doch nicht gleich die Fassung. Armer denn. Verlieren Sie nicht gleich die Fassung, Miss Fitt. Es wird ja schon alles in Ordnung kommen. Am Ende. Also unter uns, was ist denn eigentlich passiert, Mr. Perle? Zusammenstoß? Ist doch nicht möglich. Ein Zusammenstoß? Das wäre ja herrlich. Zusammenstoß? Das hatte ich im Gefühl. Kommen Sie, Miss Fitt. Wir gehen etwas weiter den Bahnsteig rauf. Ja. Das wollen wir alle. Nein? Haben Sie sich das anders überlegt? Naja, Sie haben recht. Wir bleiben besser hier, im Schatten des Wartesaals. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Nein. Bevor Sie sich davonschleichen, Mr. Barry, bitte geben Sie mir irgendeine Erklärung. Ich bestehe darauf. Selbst der langsamste Zug kann auf dieser kurzen Strecke nicht völlig grundlos 10 Minuten oder noch mehr Verspätung haben. Sollte man meinen. Wir wissen alle, dass Ihr Bahnhof so gut im Schuss ist wie sonst keiner im ganzen Netz. Aber da gibt es Zeiten, wo das nicht genügt. Wo das einfach nicht genügt. Na, Mr. Perl, da hören Sie doch schon auf, an Ihrem Backenbart herumzukauen. Wir warten alle auf eine Erklärung. Wir, die nächsten, wenn nicht treuesten Angehörigen der unglücklichen Billettbesitzer. Ich glaube in der Tat, dass man uns irgendeine Erklärung schuldig ist, Mr. Barrel. Sei es auch nur, um uns zu beruhigen. Ich weiß von nichts. Da kommt ja Tommy. Er rennt sogar. Es freut mich doch, dass ich das noch erlebe. Er kommt! Er ist schon am Bahnübergang. Es muss irgendein Defekt vorliegen. Mehr weiß ich nicht. Der ganze Zugverkehr hat Verspätung. Verspätung? Ein Defekt? Diese Junggesellen. Wir verzehren uns hier in Angst um unsere Nächsten. Hat ihm hinter seinen Defekt. Der D-Zug! Der D-Zug! Alle unter uns, die mit den Herzen und Nieren zu tun haben, können jeden Moment zusammenbrechen. Und er nennt das einen Defekt. in unseren Backöfen verkohlt der Sonntagsbraten und er nennt das einen Defekt. Na, da ist er ja, der Zug. Haben Sie meinen Mann gesehen? Ben! Er ist nicht drin! Was habe ich durchmachen müssen, bis ich erstmal hier war? Und dann ist er nicht drin! Mr. Barrel, war er nicht drin? Ist irgendwas passiert? Haben Sie ein Gespenst gesehen? Tommy! War mein armer Mann nicht drin? Er wird gleich hier sein, Ma'am. Jerry kümmert sich um ihn. Gesteckt. Maddie. Wo warst du die ganze Zeit? Was? Auf dem Abort? Küss mich. Dich küssen. In aller Öffentlichkeit auf dem Bahnsteig. Vor dem Jungen. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Jerry würde jetzt nichts ausmachen. Nicht wahr, Jerry? Nein, Ma'am. Wie geht's deinem armen Vater? Sie haben ihn abgeholt, Ma'am. Dann bist du also jetzt Mutterseele allein? Ja, Ma'am. Warum bist du überhaupt hier? Hattest du es mir nicht angekündigt? Ich wollte dich überraschen. Hast du heute Geburtstag? Ich? Geburtstag? Na, erinnerst du dich nicht? Ich hab dir doch im Badezimmer gratuliert. Ich habe nichts davon gemerkt. Ich hab dir doch eine Krawatte geschenkt. Na, da, du hast sie drum. Wie alt bin ich jetzt? Mach dir darüber keine Gedanken. Komm! Warum hast du den Jungen nicht abbestellt? Jetzt werden wir ihm einen Penny geben müssen. Ich hab's vergessen. Es war so fürchterlich, der ganze Weg hierher. All diese widerlichen Leute. Oh, sei nett zu mir. Denn bitte sei nett zu mir. Gib dem Jungen einen Penny. Hier sind zwei Halfpenny. Jerry, lauf und hol dir ein Eis am Stängel. Ja, Ma'am. Und hol mich Montag ab, wenn ich dann noch lebe. Ja, Sir. Wir hätten 6 Pence sparen können. Wir haben nur 5 Pence gespart. Aber um welchen Preis? Fühlst du dich nicht wohl? Ein für alle Mal. Verlange nicht, dass ich gleichzeitig spreche und gehe. Das werde ich dir in diesem Leben nicht noch einmal sagen. Ja, ja. Fühlst du dich nicht? Lass uns erst diesen Abgrund hinter uns bringen. Dann leg deinen Arm um mich. Hast du wieder getrunken? Oh. Du zitterst ja wie Espenlaub. Bist du überhaupt noch in der Lage, mich zu führen? Wir werden in den Graben fallen. Oh, dann. Es wird wieder wie früher sein. Ja, nun nimm dich zusammen. Oder ich schicke Tommy nach der Droschke. Dann werden wir anstatt 6 Pence gespart zu haben, 5 Pence sogar noch draufzahlen. 2, 3, 4, 6, 1, plus 1, 9, 10, 2 und 1. Wir werden die Summe von 2 Schillingen und 1 Penny verschleudert haben. Die verfluchte Sonne hat sich verkrochen. Wie sieht der Himmel aus? Ja, der ist kaum noch zu sehen. Der schönste Teil des Tages ist vorbei. Bald werden die ersten dicken Tropfen klatschend in den Staub fallen. Und dabei stand das Barometer auf sehr trocken. Wir wollen schnell nach Hause laufen und uns an den Kamin setzen. Wir lassen die Jalousien runter und dann wirst du mir vorlesen. Mir schwant, Effi wird fallen und mit dem Major Ehebruch begehen. Naja, komm schon, komm schon. Ja, nun warte. Ach, bin diese Stufen nun 5000 Male rauf und darunter gegangen. Ich weiß immer noch nicht, wie viele es sind. Wenn ich glaube, dass es 6 waren, dann sind es 4 oder 5 oder 7 oder 8. Und wenn ich mich erinnere, dass es 5 waren, dann sind es 3 oder 4 oder 6 oder 7. Und wenn mir schließlich bewusst wird, dass es 7 sind, dann sind es 5 oder 6 oder 8 oder 9. Manchmal glaube ich fast, dass man sie über Nacht ändert. Wie viele zählst du denn heute? Verlang nicht von mir, dass ich zähle. Denn jetzt nicht. Nicht zählen? Eine der wenigen Freuden im Leben. Nicht die Stufen, denn bitte ich. Ich verzähle mich immer. Du könntest dann auf deine Wunde fallen und das käme noch zu all dem Mist hinzu, den ich schon mit mir herumzutragen habe. Na, halte dich an mir fest. Da wird alles prima gehen. Prima. Das nennst du prima. Wir sind unten. Und nicht einmal schlecht. Hä? Das war ein echter Esel. Sein Vater und seine Mutter waren Esel. Weißt du was? Ich glaube, ich werde mich zur Ruhe setzen. Zur Ruhe setzen? Und zu Hause leben? Von deiner Rente? Nee, nie mehr diese verfluchten Stufen betreten. Zum letzten Male diese verteufelte Straße entlang tappen. Zu Hause auf den Resten meines Hinterns sitzen und die Stunden zählen bis zur nächsten Mahlzeit. Der bloße Gedanke daran belebt mich. Also vorwärts, solange es dauert. Ja, ja, ja. Vorsicht, jetzt kommt das Trottoir. Hoppla! Bravo, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir haben freie Bahn nach Hause. Freie Bahn? Sie nennt das freie Bahn. Still! Nicht sprechen, wenn du gehst. Du weißt, dass ich nicht gut für deine Angina pectoris. Ja. Himmel! Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Bei all der Aufregung habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Großer Gott. Du musst jetzt doch wissen, denn natürlich, du warst ja drin. Was ist denn nur passiert? Sag doch. Ich wüsste nicht, dass je etwas passiert wäre. Du wusstest aber. Dieses Stehenbleiben und wieder weitergeben ist die Hölle. Ich habe mich kaum in Bewegung gesetzt und komme gerade in Schwung. Da bleibst du plötzlich stocksteif stehen. 200 Pfund ungesundes Fett. Wie kommst du überhaupt dazu, mich abzuholen? Gut, lass mich los. Nein, ich will es wissen. Wir gehen keinen Schritt weiter, bevor du es mir nicht gesagt hast. 15 Minuten Verspätung. Bei einer Fahrzeit von 30 Minuten. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß von nichts. Lass mich los, bevor ich dich abschütte. Du musst es aber wissen. Du warst doch drin. Was bei der Abfahrt? Seid ihr pünktlich abgefahren? Oder was auf der Strecke? Ist irgendetwas auf der Strecke passiert? Denn Warum willst du es mir denn nicht sagen? Arme Mitty. Was war das? Ah, da. Die Lynch-Zwillinge johlen hinter uns her. Ob sie uns heute mit Dreck bewerfen, weißt du? Na komm. Wir machen kehrt und bieten ihnen die Stirn. Träumen doch mit dem Stock. Ah, da sind sie weggelaufen. Hast du jemals ein Kind umbringen wollen? Ein junges Unglück im Keim ersticken. Manchmal nachts, im Winter, auf der stockdunklen Landstraße nach Hause, da hätte ich fast den Jungen angegriffen. Armer Jerry. Man sieht mich damals zurück. Nicht die Angst vor den Menschen. Sollen wir jetzt ein wenig rückwärts gehen? Rückwärts? Ja, oder du vorwärts und ich rückwärts. Das ideale Paar, wie Dantes Verdammte. Die Gesichter abgewandt, dass die Tränen über unseren Hintern fließen. Na, was ist denn los denn? Geht's dir nicht gut? Gut? Hast du jemals erlebt, dass es mir gut ging? An dem Tag, an dem du mich kennenlerntest, da hätte ich eigentlich im Bett sein sollen. An dem Tag, an dem du meine Hand anhieltest, gaben mich die Ärzte auf. Das wusstest du doch nicht, wahr? Und in der Nacht, in der du mich heiratetest, holte man mich mit dem Krankenwagen ab. Ja, ich nehme an, dass du das nicht vergessen hast. Man kann von mir nicht sagen, dass es mir gut geht. Aber es geht mir nicht schlechter. Es geht mir sogar besser als früher. Der Verlust meines Augenlichts hat mich aufgeputscht. Wenn ich taubstumm würde, könnte ich weiter keuchen, bis ich 100 bin. Oder bin ich es schon? Ja. Bin ich heute 100 geworden? Bin ich 100, Mitty. Alles ist still. Keine Menschenseele in Sicht. Niemand ist da, den ich fragen könnte. Alles isst und frisst. Der Wind bewegt die Blätter kaum. Die Vögel sind des Singens müde. Die Kühe und Schafe dösen vor sich hin. Die Hunde schweigen. Und die Hühner räkeln sich träg im Staub. Sind allein. Niemand ist da, den ich fragen könnte. Wir sind Punkt 12 Uhr abgefahren. Das kann ich beschwören. Ich war. Wieso kannst du das beschwören? Ich kann es beschwören, sag ich dir. Willst du, dass ich meinen Bericht erstatte oder nicht? Um Punkt 12 Uhr. Ich war allein im Coupé, wie gewöhnlich. Das hoffe ich jedenfalls, denn ich habe mich ganz zwanglos verhalten, ganz ungebührlich. Mein Verstand. Ja, aber warum setzen wir uns denn nicht irgendwo hin? Haben wir Angst, dass wir nie wieder aufstehen könnten? Hinsetzen? Worauf? Na, auf eine Bank zum Beispiel. Ist keine Bank da. Also dann auf einen Grabenrand. Lassen wir uns auf einen Grabenrand nieder. Ist kein Grabenrand da. Dann geht es nicht. Ich träume von anderen Straßen, in anderen Ländern, von einem anderen Heim, einem anderen Heim. Na, das wollte ich eigentlich sagen. Irgendetwas über deinen Verstand. Mein Verstand? Bist du sicher? Mein Verstand? Ach ja! Allein im Coupé begann mein Verstand zu arbeiten. Wie so oft nach Feierabend auf der Heimfahrt, im Zug, im Takt der ratternden Räder. Deine Monatskarte, sagte ich mir, kostet dich 12 Pfund im Jahr. Und du verdienst alles in allem 7 Schillinge pro Tag. Gerade genug, um dich mit Butterbroten, Bier, Tabak über Wasser zu halten. Bis du schließlich nach Hause fahren kannst, um ins Bett zu sinken. Dazu kommt dann noch die Miete, die Versicherungen, alle möglichen Beiträge, Heizungen und Licht, Gebühren und Steuern, Haarschneiden und Rasieren, Trinkgelder für freiwillige Begleiter unterhalb des Büros und persönlichen Aufwand, und dann und wann eine Briefmarke und so weiter und so weiter und so weiter. Was alles abzuziehen ist, wenn du dagegen zu Hause bleibst, im Bett, Tag und Nacht, Sommer und Winter, und nur alle 2 Wochen den Pyjama wechseln würdest, könntest du doch dein Einkommen beträchtlich erhöhen. Das Geschäft, sagte ich. War das ein Schrei? Mrs. Tully wahrscheinlich. Ihr armer Mann hat ständig Schmerzen und schlägt sie erbarmungslos. Schon vorbei? Wovon sprach ich gerade? Ah, vom Geschäft. Ja, vom Geschäft. Ich sagte mir, alter Knabe, zieh dich vom Geschäft zurück. Es hat sich von dir zurückgezogen. Man hat solche hellen Momente. Also ich bin eiskalt. Ich kann nicht mehr. Andererseits, sagte ich mir, sind da die Schrecken des häuslichen Lebens. Staubwischen, fegen, lüften, schrubben, bohnen, waschen, mangeln, trocknen, mähen, harken, walzen, jäten, schippen, mahlen, stoßen, schlagen und klappern. Und die Plagen, die glücklichen, kleinen, herzigen, kleinen, heulenden Plagen nebenan. Du weißt ja, so sagte ich mir, wie es am Wochenende zugeht, wie sie am hochheiligen Sonntag herumtoben. Wie mag das erst an einem Werktag sein, einem Mittwoch, einem Freitag? Ja, wie mag es wohl an einem Freitag sein? Und ich fange an, von meinem Kellergeschoss in der ruhigen Sackgasse zu träumen, von meinem stillen Büro mit seinem verwitterten Namensschild, seiner Ruhecouch und seinen Sammetvorhängen. Und es wird mir klar, was es bedeutet, dort lebendig begraben zu sein. Sei es auch nur von 10 bis 5. Mit einer Flasche Bier griffbereit auf der einen Seite und einem Brathering auf der anderen. Nichts, sagte ich mir, nicht einmal ein vollgültig bescheinigter Tod kann das je ersetzen. Und in dem Moment merkte ich, dass wir den toten Punkt längst erreicht hatten. Was ist denn? Warum klammerst du dich denn so an mich? Wirst du weich in den Knien? Ich bin halb verroren. Ich kann nichts dafür. Der Wind pfeift durch mein Sommerkleid, als ob ich nichts anhätte über meiner Hemdhose. Ich habe seit meinem 11 Uhr Tee nichts mehr zu mir genommen. Ja, du hörst mir nicht mehr zu. Ich spreche und du hörst nur den Wind. Nein, nein. Nein, ich hänge an deinen Lippen, erzähl alles und dann weiter. Mit vollen Segeln, Sonderrast und Ruh bis zum sicheren Hafen. Sonderrast und Ruh bis zum sicheren Hafen. Weißt du, Maddy, manchmal könnte man meinen, dass du dich mit einer toten Sprache herumschlägst. Ja, das stimmt, denn ich weiß nur zu gut, was du meinst. Ich habe selbst oft das Gefühl, es ist unsagbar quälend. Ich gebe zu, dass es mir manchmal genauso geht, wenn ich einmal zufällig höre, was ich sage. Weißt du, sie wird doch eines Tages tot sein. Wie unser armes, geliebtes Gelisch. Das muss man sich sagen. Großer Gott. Das ist das süße, wollige Lämpchen, schreit nach seiner Mutter. Ihre Sprache hat sich nicht geändert, seit Arkadien. Wo war ich stehen geblieben in meinem Bericht? Bei dem toten Punkt. Ach ja. Ich schloss daraus, dass es eine Station war und wir bald weiterfahren werden. Ich blieb also sitzen, ohne mir etwas dabei zu denken. Kein Laut. Alles ist so still heute, sage ich mir. Keiner steigt aus, keiner steigt ein. Als jedoch die Zeit verging und noch immer nichts geschah, erkannte ich meinen Irrtum. Es war keine Station. Bist du nicht aufgesprungen und ans Fenster gestürzt? Hätte mir das schon nützen können. Du hättest gerufen, bis einer gekommen wäre, um dir zu sagen, was los ist. Es war mir egal, was los war. Nein, ich blieb einfach sitzen. Und ich sagte mir, wenn dieser Zug nie wieder von der Stelle rückte, würde es mir auch nicht viel ausmachen. Dann spürte ich allmählich ein, wie soll ich sagen, ein Verlangen in mir aufsteigen. Weißt du, ein unwiderstehliches Verlangen. Nervöser Art wahrscheinlich. Ja, jetzt ist es mir ganz klar, weißt du, das Gefühl, in der Falle zu stecken. Ja, das habe ich auch schon. Wenn wir hier noch länger festsitzen, sagte ich mir, weiß ich wirklich nicht, was aus mir werden soll. Ich stand auf und ging zwischen den Sitzen hin und her, wie ein Tier im Käfig. Das hilft manchmal. Nach einer Ewigkeit, wie mir schien, fuhren wir schließlich ab. Ja, und als nächstes hörte ich Beryl den widerlichen Namen brüllen. Ich stieg aus und Jerry führte mich zum Abort. Nichts zu machen. Den Rest kennst du. Du sagst ja gar nichts. Dann sag doch was, Maddy. Sag, dass du mir glaubst. Ich erinnere mich, dass ich einmal zu einem Vortrag von einem dieser neumodischen Ärzte war. Ich weiß nicht mehr, wie man sie nennt. Ein Irrenspezialist? Nein. Nur für geistige Nöte. Ich hoffte, dass er etwas Licht in meinen alten unwiderstehlichen Drang zu Pferdehintern bringen würde. Ein Veterinär? Nein. Nur für geistiges Elend. Der Name wird mir nachts wieder einfallen. Ich erinnere mich, wie uns die Geschichte eines kleinen Mädchens erzählte, das sehr seltsam und unglücklich in seiner Art war. Und wie die Kleine jahrelang erfolglos behandelte und schließlich gezwungen war, den Fall aufzugeben. Er sagte, dass ihr nichts fehlte. Das Einzige, was ihr fehlte, war, soweit er feststellen konnte, dass sie da ihn starb. Und nachdem er seine Hände in Unschuld gewaschen hatte, ist sie tatsächlich kurz darauf gestorben. Ja, was ist daran so außergewöhnlich? Nichts. Nur etwas, was er sagte und wie er es sagte, verfolgte mich seitdem. Du liegst nachts wach, drehst dich von einer Seite auf die andere und grübelst darüber nach. Darüber und über andere. Ja, schlimme Dinge. Als er mit der Kleinen fertig war, blieb er regungslos stehen, eine ganze Zeit lang, wohl 2 Minuten, und starrte herunter auf sein Pult. Dann hob er plötzlich seinen Kopf und rief, als ob er eine Erleichterung gehabt hätte. Sie war niemals richtig geboren worden. Das war's, was ihr fehlte. Er sprach die ganze Zeit ohne Notizen. hin, bevor es zu Ende war. Gar nichts über deine Pferde hin. Man kann nichts für solche Leute tun. Für was kann man es? Das klingt irgendwie nicht richtig. In welche Richtung schaue ich? Was? Ich habe vergessen, in welche Richtung ich schaue. Du hast dich zur Seite gewendet. Du stehst über den Graben gebeugt. Da unten liegt ein toter Hund. Nein. Verfaulte Blätter. Im Juni? Verfaulte Blätter? Im Juni? Nee, meine Liebe. Vom vorigen Jahr. Vom vorigen Jahr. Und noch vom Jahr davor. Ja. Ach Gott, ja. Da ist er wieder, mein lieblicher Goldring. Er verliert alle seine deutende Arme. Naja. Die ersten Tropfen fallen. Goldener Sprühring. Na, kümmere dich nicht um mich, lieber. Ich rede nur so vor mich hin. Ja. Können Maulesel sich eigentlich fortpflanzen, frage ich mich. Was? Naja, komm, mein Lieber, kümmere dich nicht um mich. Wir werden klatschen. Wer soll was können? Maulesel. Sich fortpflanzen. Sind Maulesel oder Mulis nicht impotent oder steril oder wie das so heißt? Es war nämlich kein Eselsfüllen. Ich habe den Theologieprofessor gefragt. Ja, der müsste es ja wissen. Ja, es war ein Maulesel. Er ritt nach Jerusalem, oder wird das immer da, auf einem Maulesel. Na, das muss doch etwas bedeuten. Das ist wie mit den Sperlingen, dass wir viel mehr sind denn sie. Das waren überhaupt gar keine Sperlinge. Viel mehr sind denn sie. Du übertreibst, Maddy. Es waren überhaupt keine Sperlinge. Erhöht das unseren Wert? Brauchst du Mist? Warum bleibst du stehen? Willst du etwas sagen? Nein. Warum bleibst du stehen? Es ist leichter. Bist du sehr nass? Bis aufs Mark. Na, wir werden alle unsere Sachen auf den Trockenboden hängen und den Morgenrock anziehen. Na, leg deinen Arm um mich. Sei nett zu mir. Ach, dein. Ja. Ah, da. den ganzen Tag dieselbe alte Leier. Ganz allein in dem alten verfallenen Haus. Sie muss schon eine uralte Frau sein. Jetzt. Der Tod. Und das Mädchen. Du weinst? Weinst du? Ja! Predigt morgen. Wieder der Alte? Nein. Na, Gott sei Dank. Wer denn? Adi. Der das Buch Verheiratet und doch glücklich geschrieben hat? Ach, der ist doch längst tot. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Hat er den Text schon angekündigt? Ja. Ja. Der Herr erhält alle, die da fallen, und richtet auf alle, die niedergeschlagen sind. Halt mich fest, Dan. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ich höre etwas hinter uns. Ja, das sieht aus wie Jerry. Das ist Jerry! Was ist das? Was ist das? Was? Sie haben etwas fallen lassen. Ja, lass dir Zeit, mein Junge, sonst platzt dir noch eine Ader. Sie haben etwas fallen lassen, Sir. Mr. Bear sagte mir, ich sollte Ihnen nachlaufen. Ja, was ist denn das? Ja, was ist das für ein Ding, Dan? Vielleicht gehört es mir gar nicht. Mr. Bell sagte, es gehöre Ihnen, Sir. Das sieht aus wie ein kleiner Ball. Oh, gib es mir! Das ist doch kein Ball! Gib es mir! Was ist das denn? Es ist etwas, das ich immer bei mir trage. Ja, ja, es ist etwas, das ich immer bei mir trage. Komm. Ich habe kein Kleingeld. Hast du etwas? Nein, ich habe überhaupt keins. Wir haben kein Kleingeld, Jerry. Erinnere Mr. Ronnie Montag daran, dass er dir einen Penny gibt für deine Mühe. Ja, Ma'am. Wenn ich noch lebe. Ja, Sir. Das ist... Jerry! Weißt du, was das für ein Defekt war? Weißt du, warum der Zug so viel verspätet hat? Wie soll er das wissen? Komm! Na, doch, was war's denn, Jerry? Es war Lass den Jungen in Ruhe! Er weiß nichts! Komm! Was war's, Jerry? Es war ein kleines Kind, Ma'am. Was meinst du damit, ein kleines Kind? Es war ein kleines Kind, das aus dem Zug gefallen ist, Ma'am. Ja, was? Auf die Schienen, Ma'am. Was ist das? Unter die Räder, Ma'am. Oh, mein Gott! Thank you.